NDR Blue Nachrichten. Um 7 Uhr mit Inken Henkel. Heute soll es weitere direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine geben. Vor der geplanten Videokonferenz hieß es von beiden Seiten, es sei möglich, zu greifbaren Ergebnissen zu kommen. Edda Dammüller berichtet. Präsident Zelensky erklärte in seiner nächtlichen Videoansprache, die Verhandlungen dienten auch dazu, ein persönliches Treffen der beiden Präsidenten vorzubereiten. Zelensky forderte erneut eine Flugverbotszone über der Ukraine. Russland hatte gestern einen Truppenübungsplatz im Grenzgebiet zu Polen bombardiert. 35 Menschen starben, mehr als 130 weitere wurden verletzt. Die ukrainische Hauptstadt bereitet sich auf eine mögliche vollständige Blockade durch russische Truppen vor. In Russland werden Informationen über den Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter unterdrückt. Nach Facebook und Twitter ist dort jetzt auch das Online-Netzwerk Instagram blockiert. Offiziell um die psychische Gesundheit der Bürger zu schützen. Grund dürfte aber die Entscheidung des Mutterkonzerns Meta sein, bei Instagram Gewaltaufrufe gegen russische Soldaten in der Ukraine nicht zu löschen. In der Nacht gab es nach örtlichen Medienberichten wieder in vielen ukrainischen Städten Luftalarm. Bewohner mussten demnach viele Stunden in Luftschutzbunkern und Kellern ausharren. Die Lage der Menschen in Mariupol und anderen belagerten Städten ist weiter katastrophal. Das Rote Kreuz fordert Feuerpausen, um eingeschlossene Zivilisten versorgen zu können. Der ukrainischen Armee zufolge bereitet Russland Offensiven auf mehrere Städte vor. Rund um Kiew marschieren offenbar immer mehr Truppen auf. Die russische Nachrichtenagentur RIA meldet, dass Moskau ein wichtiges Kriegsziel des Kreml erreicht hat. Es gebe eine direkte Landverbindung zwischen den Separatistengebieten im Donbass und der annektierten Halbinsel Krim. Bundeskanzler Scholz reist am Nachmittag in die Türkei. Beim Treffen mit Präsident Erdogan in Ankara dürfte es vor allem um den Ukraine-Krieg gehen. Aus Istanbul Karin Sens. Bundeskanzler Olaf Scholz ist in diesen Tagen einer von vielen hochrangigen Politikern, die die Türkei besuchen, immer vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Kriegs. Die Türkei positioniert sich als Vermittler mit guten Beziehungen zu beiden Ländern. Vergangene Woche hatte sie es geschafft, die Außenminister aus Moskau und Kiew in Antalya zu Gesprächen zusammenzubringen. Berlin hat zugesagt, sämtliche diplomatischen Bemühungen zu unterstützen. Allerdings hatte Erdogan Deutschland vor kurzem heftig kritisiert. Angesichts des entlassenen Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker sprach er von einer Hexenjagd. Noch vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatte er moniert, dass dem Westen eine Führungsfigur wie Angela Merkel fehle. Dem Robert-Koch-Institut sind knapp 92.400 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Das sind rund 14.000 Fälle mehr als am vergangenen Montag. 19 weitere Menschen starben mit oder an dem Virus. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist auf 1.543 gestiegen und erreicht damit einen neuen Höchstwert. Fachleute weisen darauf hin, dass bei weitem nicht alle Neuinfektionen vom RKI erfasst werden. Frankreich verzichtet von heute an auf die meisten Corona-Beschränkungen. Die Maskenpflicht entfällt in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Aus Paris, Julia Borutta. Nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Gesundheitseinrichtungen muss die Maske noch mit. Auch der Impfnachweis ist bis auf Weiteres passé. Freier Zugang für alle in Restaurants, Bars, Theatern, Kinos, bei Sport- oder Kulturveranstaltungen. Einschränkungen gelten nur noch für Krankenhäuser, Altenheime oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Hier gilt 3G. Die Impfpflicht für Gesundheitspersonal bleibt bestehen. Die französische Regierung vollzieht mit diesen Lockerungsmaßnahmen, was sie bereits Anfang März angekündigt hatte. Eine weitgehende Aufhebung aller Beschränkungen. Und das, obwohl die Infektionszahlen mancherorts wieder deutlich steigen. Doch die Lage in den Krankenhäusern entspannt sich. Die Auslastung der Intensivstationen liegt bei gut einem Drittel. In der Fußball-Bundesliga bleibt RB Leipzig auf Champions-League-Kurs. Die Sachsen gewannen bei Greuther Fürth mit 6:1. Zuvor hatte Dortmund mit 1:0 gegen Bielefeld gewonnen. Eintracht Frankfurt besiegte Bochum mit 2:1. Das Rhein-Derby hat Köln für sich entschieden. Die Kölner gewannen in Leverkusen mit 1:0. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland. Heute neben Sonne, von Westen her dichte Wolken, dazu fällt etwas Regen. In Vorpommern bleibt es meist trocken, maximal 7 bis 14 Grad. Morgen ist es länger wolkig oder trüb, später von Westen her freundlicher und meist trocken bei 7 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch erst bewölkt, später heiter, 6 bis 17 Grad. Am Donnerstag länger sonnig, später wechselhaft, 9 bis 16 Grad. Das waren die Nachrichten. Der NDR Blue Morning. Eure Playlist zum Aufstehen, Wachwerden und Weitermachen. NDR Blue. Meet the Music. Through my veins, I'm picking up the pace, guessing now you don't need me. It is just like the weirdest thing. I want you to believe me that I'm alright. I'll do anything, yeah. And I don't like my age. Now you kick my love away. I can't stop already running play. All I wanna do is say, to leave me, are you okay? Losing everything, cause it's hard to believe me. After last time, I'll do anything, yeah. I'll do anything, yeah. I'll do anything, yeah. I'll do anything, yeah. I'll do anything, yeah. I'm is running through my veins. I let you walk away, I can't watch all over my face. Now I'm picking up the pace, cause I love you. Don't need me, it is just like the weirdest thing. I want you to believe me that I'm einfach mal lässig. NDR Blue. Meet the Music. Say something. Say something. Say something. Say something. Say something to me. Say it like you mean it. Out there thinking you deserve this. All over nothing. And meaning, yeah. Out there somewhere in the distance. Way too cold outside. Feels like I've been running wild. All out here for living. So we keep on riding. Aber was frag ich? Aber was ist mit euch? Democrat lurking in the dark. This sucks, I'm the Kmart soda jerk, served to trash. I kept the stash of Coca candy straight from Japan. Hologram, and she was never as near. Think you know what I need to get by? Something for your mind. Something for your mind. Something for your I know you think I'm a sociopath. My lovely prey, I'm a cliche. Make way, I'm in my Pepsi mood. Mama needs food, how about a barbecue? For us, the bourgeoisie, so carefree. Remember when we... I don't know why you need to get by. Something for your mind. NDR Blue. Meet the Music. Just give me a mirror. Show me what a fool I am. Please put on me a sticker saying that I can't. Cause I do the same shit.

NDR Blue. Jeden Morgen und pausenlos. Die feinste Musik. Von New Jazz bis Electro-Dance. Von Alternative bis Urban Soul. NDR Blue. Meet the Music. Baby, you should know. All these people, they still looking at you cause you're beautiful. You could be the one. Fell in love with your smile. Dove deep into your eyes. Einfach mal Deutschpop. NDR Blue. Meet the Music. Thank you. yesterday.